Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Laberzin. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer wird heute euer Herz erobern? Ist das der Aushilfs-Jedi, der dich mit System, aber ohne frische Spätzle bekocht, entschieden die Theorie bestreitet, man könne auch außerhalb von Stuttgart glücklich sein und dich auf Twitter liebevoll trollen wird? Oder ist das das Zeilenende, deine philosophische Flatrate, der kurze Hosen garantiert nur mit Goldkettchen und Sonnenbrille trägt, sich gerne mit dir auf ein Bierchen an Pokestops trifft und Fragen nach dem Sinn des Lebens gerne mal mit einem satten Fick dich beantwortet? So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß dabei. Hier ist die Elite. Danke, Sonja. So, halli, hallo, hallöle. Guten Tag. Mit mir am Mikrofon, der Unvergleichliche, das Unvergleichliche Zeilenende. Hi. Und mit mir am Mikrofon, der einzigartige Aushilfs-Jedi. Und wieso bin ich nicht das Einzigartige? Weil der Jedi. Okay. Meinetwegen auch die Jedi, wenn du möchtest. Ja, aber ich bin auch das Einzigartige. Nein, du bist nicht artig. Ich hätte ein spannendes Thema beinahe mitgebracht. Ja, und dann hast du es verloren. Und das wäre ein schönes Quizspiel gewesen, ein Quiz. Ein Quizspiel. Ein Quiz wäre es gewesen. Und was hat dich daran gehindert, das Quiz mitzubringen? Ich habe mal eine künstliche Intelligenz losgeschickt und uns 50 Themen aufzuschreiben, weil wir marschieren stramm auf Folge 350 zu. Ja. Und wir brauchen ja Folgentitel oder Folgenthemen für 351 bis 399. Ja. 400 haben wir dann wieder ein Thema, da können wir dann ein Jubiläum feiern. Ja. Aber ja, und ich hab der Maschine gesagt, sie soll uns Themen geben und satirische Themen. Und das Interessante war, sie hat bei 345 dann irgendwann abgebrochen, 46 gab's nicht mehr. Also, nicht bei 345. Sie hat bei Thema 45 aufgegeben. Thema 46 hat sie nicht mehr hingekriegt. Also, wir haben eine Maschine zum Kollabieren gebracht. Ja. Und lass mich raten, wir haben all die Themen, die sie vorgeschlagen hat, schon abgefrühstückt. Nee, und als ich dann die Themen gelesen habe, dachte ich mir so, warte mal, die klingen so ein bisschen wie die Themen zwischen 200 und 300. Ja. Und eigentlich wäre da ein lustiges Quiz rausgekommen. Ja. Dann habe ich aber bemerkt, nee, unsere Titel haben dann doch ein bisschen mehr Charakter. Okay. Aber also, möchtest du mich trotzdem an der Liste teilhaben lassen? Genau. Ein Beispiel wäre, warum wir alle unsere eigenen Diktaturen errichten sollten, ist ein Themenvorschlag von der Maschine. Und ein Thema von uns war, warum die Freiheit erst über den Wolken beginnt. Ich glaube, es wäre ziemlich eindeutig gewesen, wer was war. Oder? Wer wo war. Oder zum Beispiel die Frage, weshalb die Revolution vorerst ausfällt. Ja. Da kam die Maschine, glaube ich, nicht drauf, wir schon. Ja, weil wir intelligent, witzig und gut aussehend sind, im Unterschied zur Maschine. Oder auch ein Thema, das wir schon mal hatten, was der Gummibjörn in der Suchmaschine findet. Mhm. Ich erinnere mich an diese Folge. Hat er nicht vorgeschlagen. Hat er nicht vorgeschlagen. Also, das ist schade. Warum niemand die 10 Gebote auf ein Wahlplakat druckt. Auch das hat die Maschine nicht vorgeschlagen. Das war ein Thema von uns. Mit anderen Worten, ich glaube, man käme, also deswegen wäre das Quiz quasi etwas quatschiger gewesen. Du wärst, glaube ich, bei 10 von 10 Punkten draufgekommen, was Maschine und was wir waren. Ja, aber das wäre doch ein schönes Erfolgserlebnis für mich gewesen, dass du mir da gerade missgönnst. Okay, also, ich hab die Maschine gefragt, 50 Themen, wie schon mitgeteilt, es sind nur 45 geworden. Ja. Du darfst jetzt mal so dir 5 Picks mal raussuchen und mal schauen, was dabei rumgekommen wäre. Wir können ja mal drüber sprechen, ob diese Themen sinnvoll sind. Ja. Gut, also, Pick Nummer 1. 7. 7. Warum wir alle wirklich Roboter sein sollten? Das ist lame. Ja, ne? Das ist richtig lame. Also, das ist was, das überlassen wir Felix Lobrecht. Nein, das Witzige ist vor allem, die Maschine, also, das ist Zufall, aber das ist das Erste. Eine Maschine sagt, warum wir alle Maschinen sein sollten. Ja, ja. Merkst du es selbst, ne? Es ist ein Zeichen dafür, dass die Maschine potenziell Humor hat. Und das finde ich wieder beunruhigend. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Also es ist ganz gut, dass wir das Thema, glaube ich, nicht behandeln. Würde das Thema denn eine Sendung tragen? Wir würden uns wahrscheinlich bitterlich erstmal eine 30 Minuten darüber streiten, was eigentlich ein Roboter ist, bevor es richtig losgehen kann. Sind BWLer potenziell Roboter? Ich ziehe für BWLer ja die Formulierung Sales-Drohne vor. Okay, ja, schön, passt. Gut, dein nächster Pick. 13. 13. Warum Katzen die wahren Herrscher der Welt sind? Echt? Das 19. Jahrhundert hat angerufen, es hätte gerne seine Podcast-Themen zurück. Ich hätte da einen neuen Titel für den Podcast auch direkt. Nicht mehr die Elite, sondern Captain Obvious! Ja. Meine Güte. Meine Güte, das ist... Das könnten wir, also wenn wir irgendwann mal eine Auskopplung machen und dann ein Podcast-Format gründen, das wir dann Miezentalk nennen, dann können wir das Thema vielleicht besprechen. Ach ja. Aber, also, ja gut. Also ich glaube, ich muss mir keine Sorge machen, dass ich hier mal durch die Maschine ersetzt werde, glaube ich, bei so viel Kreativität, oder? Ich hätte noch einen Titel, also einen Titel für... einen Podcast, der sich um Katzen dreht. Ja. Unsere Katzen haben ja so Spitznamen. Die haben sogar richtige Namen, manchmal. Ja. Ja, aber ja, man benutzt ja verschiedene, also Mieze oder ne? Ja. Und es gibt ja so große Katzen, kleine Katzen, Raubkatzen und es gibt so Taschenformatkatzen. Mhm. Im Grunde wäre dann ein Podcast-Name Taschenmuschis. Weil Muschi, weißt du? Ja, voll witzig. Ja. Voll witzig. Wenn wir den Miezentalk erfinden, dann kann vielleicht ein Podcast aus dem Bergischen da nachziehen und auch ein Katzenformat gründen. Ja, liebe Taschenmuschis, ihr seid gemeint. Es ist übrigens ganz, ganz schlimm, wenn du dich irgendwie eine halbe Stunde durch einen Podcast hörst, in dem dein eigener Podcast-Name 20 Mal genannt wird, ohne dass du selbst gemeint bist. Ja, und dann auch noch so negativ konnotiert. Also ich habe mich zwischendurch ein bisschen beleidigt gefühlt, meine Damen. So. Gut, dein nächster Pick. Dann hätte ich jetzt gerne die 17. Die 17. Warum wir alle unsere Smartphones verschrotten sollten. Jaron Lanier hat angerufen, die KI kopiert ihn. Was kommt als nächstes? Der große Manfred Spitzer Podcast oder was? Den musst du erklären, Schind. Naja, Manfred Spitzer ist doch der mit der Theorie der digitalen Demenz, dass uns diese Geräte und diese ganzen Online-Lebewelten dumm machen. Und sagt Manfred Spitzer. Und Manfred Spitzer fühlt sich, glaube ich, selber als bestes Beispiel dafür an. Das ist quasi performante Wahrheit. Hä? Wer? Also ich hab jetzt schon vergessen. Wen meinst du? Genau. Entschuldigung, er lag so rum. Das ist vollkommen in Ordnung. Gut, nächster Pick. 23. Der Nutzen von Krankheiten. Das ist eine kurze Folge. Ich finde, das Thema könnte tatsächlich eine ganze Folge tragen. Das könnte spannend werden, ja. Wir könnten da die goldene 10, die 10 besten Krankheiten, die man seinem Arzt simulieren kann, um nicht arbeiten gehen zu müssen, machen. Also erstens, es müssten 11 sein, weil we think one step beyond. Ja, es ist trotzdem eine goldene 10 mit 11 Resultaten einfach. Okay, der Nutzen von Krankheiten hat ja auch noch einen anderen Sinn. Hat er? Ja klar, du kannst damit Menschen ausrotten. Jetzt wird's interessant, erzähl mir mehr. Das kommt dann in der Folge. Okay. Kannst du das vielleicht in den Redaktionsplan eintragen? Du pflegst diese Liste. Nein, das ist ja eine Liste, das ist kein Redaktionsplan. Ach so, der Redaktionsplan wäre, wenn da schon drinstehen würde und ich nicht fragen müsste, ob wir Themen haben. Welcher Redaktionsplan? Ja, der Nutzen von Krankheiten. Ich glaube, diese Folge könnte tatsächlich, das Thema könnte tatsächlich eine ganze Folge tragen. Müsste man mal schauen. Kommt direkt nach unserem Siebenteiler zu den Todsünden. Nö, ich habe da, nein, da habe ich schon was. Für die Krankheiten oder für die Todsünden? Für nach die Todsünden. Ja, sure. Also Folge 351 bis, je nachdem, ob ein Gast dazukommt noch, das dazwischen kommt, auf alle Fälle die sieben Todsünden. Und danach machen wir mal Bildungspodcast. Scheiße. Das erkläre ich dir bei Gelegenheit. Okay. Liebe Leute, Spoiler, wir machen Bildungspodcast. Yeah. Die Leute deabonnieren uns jetzt schon wahrscheinlich, also rein prophylaktisch. Der Nutzen von Krankheiten war die Formulierung, nicht wahr? Genau, der Nutzen von Krankheit. Steht auf der Liste. Gut. Dein nächster Pick. Mein nächster Pick, warte mal. Das heißt, ich habe noch einen und wir nehmen die... Keine, ist das eine? 41. Du darfst übrigens nochmal drei nachpicken. Also es ist jetzt nicht so, dass es ganz schlimm ist. Aber gut, wir nehmen die 41. Warum wir alle unsere eigenen Wunder erschaffen sollten. Ernsthaft? Also bin ich ein Satire-Podcast oder bin ich Richard David Precht als Lebenshilfe? Warum wir alle unsere eigenen Wunder erschaffen sollten, da kann man ja dann auch über das Kinderkriegen sprechen. Naja, aber wenn du Kinder kriegst, dann lebst du meistens dein blaues Wunder und das 18 Jahre lang mindestens. Ja, ich hab ja zu Kindern so eine Theorie. Okay, möchtest du die mit mir diskutieren? Naja, ich hab ja dieses, wenn du mal in einem Viertel wohnst, wo dann doch etwas mehr Kinder unterwegs sind und du mit diesen Kindern auch irgendwie konfrontiert wirst, weil sie im Treppenhaus vor deiner Türe liegen und plärren. Ja. Oder im Sandkasten liegen und plärren. Also Moment, die Kinder liegen im Treppenhaus weinend bei dir vor der Tür, im Weidenkörbchen? Auf alle Fälle ist es so, nein. Auf alle Fälle ich ist weiß es ja, so, dass ihr nicht sonderlich zivilisiert seid da drüben im Osten, aber so wenig zivilisiert hätte ich nicht gedacht, dass es bei euch noch nicht mal Kinderklappen gibt. Das sind dann Eltern auch noch dabei, also die sind nicht einsam und alleine plärrend, sondern meistens mit Eltern. Okay. So dieses Kinder versuchen... mit Plärren ihren Willen durchzusetzen. Ja, kenne ich, mache ich auch meistens. Und das Schöne ist, diese Kinder, über die sagen die Eltern, ja, er ist gerade in einer schwierigen Phase. Das bin ich auch. Jetzt müsste man sich die Frage stellen, weißt du, wie lang ein Augenblick ist? So lang, bis einer wegguckt. Nee, ein Augenblick ist in etwa 90 Sekunden, das hat mal irgendwer festgehalten. Aha. Jetzt ist die Frage, wie lang ist eine Phase? Meine Theorie ist nämlich, die Phase dauert so von 1 bis 18. Ja, das könnte sein. Oder eben immer wieder verschiedene Phasen, aber es endet nie. Naja, es gibt in der Physik ja die Phasenverschiebung, das passiert da wahrscheinlich dann. Und in dem Fall, wer Kinder in die Welt setzt, erschafft quasi sein eigenes Wunder. Er erlebt auch sein blaues Wunder, aber ja. Okay, ja, aber wie du siehst, das trägt keine Folge. Außerdem wären wir beiden totale Fachkräfte zum Thema Kinderwunder. Naja, spätestens wenn du entbindest, wäre es schon ein ziemliches Wunder. Ach ja. Du bist nämlich nicht Danny DeVito. Oh. Also meine Frisur nähert sich Danny DeVito immer weiter an. Und das mit der Körpergröße übernimmst einfach du für mich. So, du hast nochmal drei Bonuspicks, damit die Folge zumindest ein bisschen Länge kriegt. Okay, dann hätte ich gern noch die drei. Die drei. Warum es besser ist, den Verstand zu verlieren. Das ist eine witzige Folge. Ja. Das könnte man machen, aber das muss man ernsthaft angehen. Das darf man nicht satirisch machen. Ja, ich würde sagen, das ist so eine Folge, in der formuliert man erst ein Manifest und dann verliert man den Verstand und läuft amok. Das könnte sein, ja. Und dann währenddessen setzt man sich wahrscheinlich einen Hut auf. Ein Plastikhut. Mit links einer Bierdose und rechts einer Bierdose. Nein, nein, so schon so einen klassischen Hut, den ein Hutmacher gemacht hat. Warum? Naja. Warum ist der Hutmacher verrückt geworden? Erklär's uns. Weil er sich einen Hut aufgesetzt hat. Es gibt noch alternative Erklärungsansätze. Ich finde es aber am charmantesten, dass die Tatsache, dass er einen Hut aufgesetzt hat, ihn verrückt gemacht hat. Okay. Ja. If you type Google into Google, ja, the Internet explodes, oder was ist da jetzt die Logik dahinter? Ja. Daran glaube ich fest, deshalb google ich ja auch nie nach Google. Weil der Dealer quasi seinen eigenen Scheiß konsumiert hat. Ja, du weißt, so endet's immer ganz bitter. Erfolgreiche Dealer konsumieren ihren eigenen Stoff nicht. Und kaufe immer nur bei den Leuten, die dir nicht versichern, dass der Stoff geil ist, weil sie ihn selber probiert haben. Das ist quasi die Red Flag des Drogenkaufens, Freunde. Hörst du eigentlich unseren eigenen Podcast? Ich lasse andere Leute diesen Podcast hören und die erzählen mir dann, worum es in den Folgen ging. Okay. Dein nächster Pick. Mein nächster Pick. 19. Warum wir alle das Universum ignorieren sollten. Quasi eine Folge über Solipsismus oder was? Nein, das Universum. Also, die Erde ist zwar Teil, aber die wird man dann wohl wahrnehmen. Also wirklich alles, was quasi außerhalb des Planeten ist, würde ich mal sagen. Okay, also quasi die Donald-Trump-Gedächtnisfolge oder so. Ja, ich finde, satirisch trägt das keine Folge. Nee, das trägt noch nicht mal eine Anmoderation. Och, also doch, das kriegen wir schon hin. Na dann, hier ist deine Bühne, lieber Aushilfs-CD. Zeig uns was von deinem Talent. Naja, das machen wir mal bei Zeiten. Also mal schauen, ob es irgendwer erkennt, wenn ich mal irgendwann die Anmoderation für die Folge warum wir alle das Universum ignorieren sollten, mache. Ja, meinetwegen. Das ist vollkommen in Ordnung. Also ich werde es wahrscheinlich nicht merken. Es wäre nett, wenn du mich dann nach der Folge darauf hinweisen würdest. Achso, beziehungsweise wir können zumindest mal so einen kleinen Teaser drauf geben. Können wir. Ja, du weißt, warum die Erde eine Scheibe sein muss. Nein. Wie sonst soll sie auf vier Elefanten passen, die auf dem Rücken einer Schildkröte unterwegs sind? Ah, okay. Das kommt in der großen Terry Pratchett-Folge also. Ist in Ordnung. Auf die große Terry Pratchett-Folge freue ich mich schon. Gut. Aber tatsächlich, gut, du hast noch einen Pick? Ja. 23 hatten wir. Das geht nicht. Die 29 können wir noch nehmen. Die passt auch noch. Du suchst Primzahlen. Das ist richtig. Wenn ich noch einen Pick habe, dann nehme ich auch die Linus Gedenkprimzahl 1. Ach ja. 29 ist die Vorteile von Ignoranz. Naja, also darum geht es in diesem Podcast, oder? Das treiben wir seit wie viel Folgen? Hä? Genau. Worum geht's? Wie bitte? Hä? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Was, wer? Genau. Wie viele? Warum? Ja, Richard David Hecht. Ja, Richard David Lanz. Nein, wegen Heck, weißt du, Dieter Thomas Heck und Richard David Brecht werden zu Richard David Hecht. Wer ist Dieter Thomas Heck? Ich kenne nur Dieter Thomas Kuhn. Dieter Thomas Heck kennst du nicht? Nein, wer ist das? Kennst du die ZDF-Hitparade noch? Was ist das ZDF? Okay, und deinen letzten Pick, den nehme ich jetzt einfach noch direkt mit, die Linus Neumann Gedächtnis Primzahl 1. Warum wir alle eine zweite Sonne brauchen? Das ist eine interessante, aber sehr kurze Folge. Die Antwort ist nämlich, damit ich immer genug Tageslicht habe. Die Schwierigkeit wäre, du hättest zu wenig Schlaf dann. Ich kann auch tagsüber schlafen. Also wenn ich genug getankt habe, schlafe ich auch im Hellen. Ja, aber kein Bier vor 4 und mit 2 Sonnen wird es schwierig. Irgendwo ist immer nach 4. Ja. Außerdem ist im Dunkeln gut munkeln und munkeln mögen wir nicht. Was hast du gegen Munkel? Keine Ahnung, Munkeln ist bestimmt auch ein Ort in Brandenburg oder sowas. Und die hassen uns, seitdem die kein eigenes Sendeformat bekommen haben. Nein, wir haben letztens die vollständige Liste aller Orte in Brandenburg vorgelesen. Nur es waren Städte, 20. Nicht, nur Städte, nicht Orte. Okay, jeden Lokus muss man jetzt echt nicht vorlesen. Ja, aber die hassen uns trotzdem bestimmt. Und deshalb hasst Munkeln uns und wir hassen Munkeln. Der Bauernhof Munkel. Ja. Munke. Munke Angela ist wahrscheinlich Munke. Auch so Brandenburger Nationalgericht. Irgendwie Kacke gequirlt mit Kohl oder so. Gut, ich versuche mal die Liste so ein bisschen vorzutragen, was so an Praktikablen dabei ist, also nachdem die Picks jetzt ja durch sind. Genau, erzähl doch mal. Was hat das auch mit dir gemacht, diese Liste zu erstellen? Das hat mit mir überhaupt nichts gemacht, weil ich direkt mal wieder darüber gestaunt habe, dass die Maschine bei 45 von 50 zusammengeklappt ist, wo ich mir denke, interessant. Ja. Gut, also die Aufgabe lautete, nenne mir 50 satirische Themen für Podcast-Folgen. Ja. Gut, ein Beispiel, wie man sich den perfekten Feind schafft. Das ist tatsächlich eine gute Folge. Ja. Das wäre tatsächlich mal schlau. Da können wir uns einen Literaturwissenschaftler zu einladen. Dann hat das Ganze auch noch Anspruch. Dann, tatsächlich die Klimafolgenforschungsfolge, die da lautet, die Vorteile des Drogenkonsums für die Gesellschaft. Könnte ich mir auch als große Selbstversuchfolge vorstellen. Nee, aber der Vorteil des Drogenkonsums ist, dass Menschen irgendwann draufgehen beim Drogenkonsum und damit die Gesellschaft etwas verringert wird. Was gut ist fürs Klima? Das stimmt. Allerdings gehen Menschen auf jeden Fall drauf, egal ob sie Drogen konsumieren oder nicht. Deshalb rate ich immer zum Drogenkonsum. Ja, aber schneller. Es geht schneller. Na, das ist nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig. Vertrau mir. Dann, Das hört ja niemand unter 18, oder? Ja. Ne? Nee, wir sind immer noch explicit und das dauerhaft und immer. Gut, dann kann ich ja zum Drogenkonsum aufrufen. Dann ist das heißt, liebe unter 18-Jährige, wenn ihr das hier hört, hört auf damit. Ihr begeht hier ein Verbrechen. Genau. Und wenn ihr Verbrechen haben wollt, dann müsst ihr zur Zeit gehen. Zeitverbrechen ist was anderes als wir hier. Wir sind die Elite. Grüß Gott. Die Zeit sind halt liberale Eliten und Verbrecher. Achso, apropos Grüß Gott, mir ist aufgefallen, das sagt man hier witzigerweise im Sächsischen ja gar nicht. Hier sagt keiner Grüß Gott. Natürlich, das ist eine süddeutsche Spezialität. Das hätte ich ja auch sagen können. Das musste ich mir hart erarbeiten, dass ich mit Grüß Gott grüße. Genau, man muss dazu sagen, es ist nicht der schwäbische Gruß, Grüß Gott zu sagen. Ah! Liebe Elite Wombatantinnen, liebe Wombatanten, ihr dürft gerne mal googeln, was der schwäbische Gruß ist. Verrückt. Weißt du's? Nee, aber ich google das gleich. Du weißt es tatsächlich nicht? Also bist du jetzt ignorant? Ich bin immer ignorant. Du hast den Götz von Berlichingen doch gelesen. Nein, ich habe doch eine Goethe-Allergie. Okay, also es ist Goethe, der das schrob. Ja. Den schwäbischen Gruß. Man muss dazu sagen, es ist nicht Schiller. Das muss man auch mal entscheidend unterstreichen. Der Frankfurter war es. Schiller der Schwabe hat nicht den schwäbischen Gruß in einem Buch erwähnt. Hingegen der Frankfurter, also der Hesse, schon. Ja. Und ja, es ist schon das hessische Frankfurt gemeint, nicht das Brandenburg. Aber das würde für die Theorie auch gar keine Rolle spielen, weil beides nicht Schwaben ist. Ja, aber das eine ist noch irrelevanter als das andere. Otter. Ist das die Otter aus dem Spiel? Gut, warum politische Korrektheit ein Hindernis für den Fortschritt ist? Naja, kann man machen. Ja, das ist mehr sowas für den Elsässer-Podcast oder sowas. Ach du, ganz ehrlich, politische Korrektheit ist tatsächlich ein Hindernis für den Fortschritt. So? Wo schreiten wir denn fort? Genau. So. Fortschritt wäre ja, ohne ist leichter. Also ohne alles ist viel schneller fortschreiten. Witzig. Womit dann übrigens der Rekurs auf die letzte Folge genommen wurde und dann auch noch der Witz ist, dass auch da die Gesellschaft komplett ausstirbt. Hm. Ja, ohne Frauen brauchst du keine politische Korrektheit. Ohne politische Korrektheit ist der Fortschritt alle tot. Weißt du, was mich ein bisschen besorgt? Dass die Maschine uns ständig ausrotten möchte? Nein, dass du uns gerade ständig ausrotten möchtest. Wer sagt in der letzten Folge, ohne ist leichter? Von der Maschine bin ich das gewohnt, dass die Maschine uns ausrotten möchte. Ich habe hier meine Rolle zu spielen und bin dafür zuständig, Dinge anzuzünden und Leute abzuschlachten, aber von dir bin ich das nicht gewöhnt. Möchtest du darüber reden? Nö. Auf einer Skala von 1 bis Titanic, wie satirisch ist folgendes Thema? Die schmutzigen Geheimnisse der Lebensmittelindustrie. Was ist daran denn satirisch? Also es ist tierisch, das verstehe ich, aber was ist daran satirisch? Ja eben. Also die Maschine hat irgendwie ihren Arbeitsauftrag nicht so ganz verstanden, kann das sein? Ich glaube schon. Jetzt Nummer 8, nachdem wir 7 ja schon besprochen hatten. Das ist wieder so Captain Obvious. Der Nutzen von Verschwörungstheorien. Kommt mir düster bekannt vor, das Konzept. Ja. Irgendwie ist da ganz dunkel was in meinem Kopf, aber ich komme gerade nicht dran. Erste Staffel. Also, auf alle Fälle, das Interessante ist auf alle Fälle, im Grunde hat die Maschine 2 große Entwicklungen genommen. Du merkst es schon. Es geht immer um den Nutzen von. Genau, es ist der Nutzen von und warum wir alle. Ja. Ich lese mal noch ein paar vor. Warum wir alle Vegetarier sein sollten oder doch nicht? Warum wir alle Elefanten werden sollten? Der unglaubliche Nutzen von Kinderarbeit. Oh. Das ist gut, der große Kapitalismus-Podcast. Warum wir alle den Weltuntergang herbeisehen sollten? Da ist er wieder. Die Vorteile von Inkompetenz in der Politik. Die sehen wir tagtäglich im Verkehrsministerium. Der Vorteil von Bürokratie, wie man Probleme effektiv ignoriert. Der große Max-Weber-Podcast. Ach ja, der Mythos von der gesunden Ernährung, gesunden in Anführungszeichen. Aha. Ja, weil Mythos allein nicht reicht, ne? Mythos ist lecker. Mythos, das ist das mit den gemischten Varianten an griechischen Spezialitäten, ne? Genau, Mythos ist ein griechisches Bier. Der Mythos-Teller. Nein, Mythos ist ein griechisches Bier. Okay. Oh, lecker. Das ist ganz okay. Man muss ja dazu sagen, die Bayern hatten da auch ihre Finger drin. Die hatten nämlich einen griechischen König. Also die Griechen hatten einen bayerischen König. Ja, nachdem Otto ja die bayerischen Könige, wie wir in der letzten Folge schon festgestellt haben. Bitte was? Otto der Zweite oder so, glaube ich, ja. Ja, und Maximilian hieß einer davon auch. Ja. Auf alle Fälle, die Bayern wollten ja Bayern nicht haben, aber dafür hatten die Griechen einen bayerischen König. Du siehst, wohin die Bayern gestrebt haben. Die dachten sich, wir gehen Bayern her, das können die Österreicher machen, wir holen uns was Schönes. Ja. So. Und sind dann am Ende doch in England gelandet. Otto war übrigens in dem Fall, die Bayern sind in England gelandet? Waren es nicht? Die Griechen. Griechen? Prinz Philipp von Griechenland. Der Mann von Queen Elizabeth kommt aus dem griechischen Königshaus. Oder kam vielmehr, weil die sind ja mittlerweile beide tot. Achso, ja, aber der andere. Für mehr goldenes Blattgossip. Ja, aber sie stammt ja aus so einer Klinkerhaus-Dynastie. Ja. Die heiraten jetzt wohl auch wieder, habe ich unlängst in der Schlagzeile eines Boulevardblattes gelesen. Wer? Die Klinkerhaus-Dynastie. Zum dritten Mal dann, glaube ich. Die Windsor sind doch alle verheiratet. Nein, die Bettina. Die Bettina Windsor. Achso. Ach so, ihren Christian, du meinst der verarmte Adel. Der Landadel. Der Landadel, der verarmte. So, dann gehen wir weiter. Die Vorteile von Inkompetenz in der Politik hatten wir schon. Der Mythos, warum wir alle unsere eigenen Realitäten schaffen sollten. Das hatten wir doch schon, oder? Na, das ist die 20. Dann, Platz 21, die Vorteile von Armut. Der große Christian Lindner Podcast. soll ich mal in die FDP eine Einladung schreiben? Ich könnte mir das echt vorstellen, im Christian Lindner Talk, wie er über die Vorteile von Armut spricht. Armut als Chance begreifen. Armut ist auch nur eine dornige Chance. Oh ja. warum wir alle den Kapitalismus hassen sollten. Ich verstehe nicht, wo da die Satire ist. Ich auch nicht. Das ist das Podcast-Konzept, seitdem wir das mit den Verschwörungen nicht mehr machen. Warum wir alle unsere eigenen Diktaturen errichten sollten. Das hattest du schon, ja. Das ist die 24, die hatten wir noch nicht. Denn wiederholt er sich aber, oder du hast es zwischendurch eingeworfen. Deine eigenen Realitäten, eigene Diktaturen. Dann die Vorteile von Umweltverschmutzung. Das klingt so wie so eine lustige Taschenbuchgeschichte. Das ist nicht Satire, das ist eher so richtig Ironie pur. Irgendwie. Warum wir alle Faulenzer sein sollten. Ja. Der Vorteil von Ineffizienz in der Verwaltung. Ja. Warum wir alle unsere eigenen Wahrheiten haben sollten, haben wir übrigens total satirisch, dieses Thema. Witzig. Warum wir alle die Schwerkraft überwinden sollten. Das ist auch so was für den FDP-Podcast, ne? Digitalisierung first, Bedenken second, Schwerkraft überwinden third. Warum wir alle unsere eigenen Regeln machen sollten. Mhm. Der Vorteil von Korruption in der Politik. Es zieht sich ein Muster durch. Warum wir alle zu Alien werden sollten. Mhm. Wir sind doch schon Aliens. Wollte gerade sagen, was völlig schwachsinnig ist, wir sind bereits Aliens für andere Planeten. Ja. Die Vorteile von Krieg? Der große Kapitalismus-Kriegsgewinner-Podcast. Ach was, der große Wladimir Putin-Podcast. Dann, warum wir alle den Fortschritt stoppen sollten. Ja. So, jetzt kommt der nächste, warum wir alle unsere eigenen Götter sein sollten. Friedrich Nietzsche hat angerufen, er hätte gerne sein Gesamtprogramm zurück. Das ist der große Elite-Selbsthilfe-Podcast. Naja, also mal ganz ernsthaft, wer von uns Lebenstipps braucht, der sollte vielleicht doch über Freitod nachdenken. Okay, kann man das irgendwie... Entschuldigung. Der Vorteil von Misswirtschaft. Also Misswirtschaft ist doch dann, wenn Miss Universe mir den Haushalt schmeißt, oder? Ich nehme jetzt einfach diese Ignoranzkarte. Warum wir alle unsere eigenen Welten erschaffen sollten? Welten, Diktaturen, es zieht sich was durch. Genau, die Vorteile von Zerstörung. Da könnte ich ein mehrstündiges Referat drüber halten. Aber das willst du ja nie. Gut, warum wir alle unsere eigenen Drogen erfinden sollten? Keine Ahnung. Warum wir alle unsere eigenen Wunder erschaffen sollten, hatten wir schon. Aber Platz 42, der Vorteil von Propaganda in der Politik. Was ist daran satirisch? Eben. Das kannst du doch wunderbar verargumentieren. Agitation und Propaganda ist eine wesentliche Funktion von Politik. Ja, eben. Und dass die existieren, ist eine gute Grundlage. Ach ja. Wie sonst lässt sich Luisa Neubauer erklären? Die Existenz von Büchern von Luisa Neubauer impliziert automatisch die Existenz von Luisa Neubauer. Ach ja. Jetzt stellt sich fast die Frage, haben die Menschen die Genesis geschaffen oder die Genesis die Menschen? Tja. Das ist der große Religionsphilosophie-Podcast. So, jetzt wird's richtig dystopisch. Ich weiß, warum die Maschine bei 46 kollabiert ist. Okay. Bei 43, warum wir alle unsere eigenen Tiere erschaffen sollten. Ja, okay. Dann 44, der große Wladimir Putin zu Gast-Podcast, die Vorteile von Hass und Feindschaft. Oh Mann. Ja. Und der große Soziologie-Podcast, warum wir alle unsere eigenen Stereotypen erschaffen sollten. Hm. Ja, total witzig. Super. Er ist tatsächlich sehr ironisch, weil Stereotypen, weißt du, jeder hat so seine eigenen Stereotypen. Ja. Ich steh mehr so auf Monotypen. Ach ja. Aber du siehst, die Maschine kann es noch nicht besser als wir. Das ist schon mal sehr beruhigend. Ja, also das heißt, wenn die Maschine mich irgendwann als Texter ersetzt, kann ich immerhin weiter Podcaster bleiben. Das hat was für sich. Genau. Und ich habe jetzt die Maschine gerade noch mal darum gebeten, das zu regeneraten. Und sie blinkt. Ich bin gespannt, ob noch was kommt. Hättest du denn noch Themenvorschläge außer diesen obvious satirischen 46 Themen, die nur 45 waren? Weil 46 war ja quasi noch, da stand noch 46 dran, aber es war nichts mehr. Warum wir alle mehr Podcasts hören sollten? Die Vorteile von, wenn wir alle Podcast hören. Ja, genau. Keine Ahnung. Warum wir alle mehr zu Hause bleiben sollten. Okay. Ich hab jetzt der Maschine gesagt, sie soll einfach nochmal das machen, was sie gerade eben schon gemacht hat. Und ich wollte mal gucken, ob sie sich quasi einfach nur reproduziert und genau den gleichen Scheiß bietet. Nein, wir können jetzt noch eine komplette Folge damit aufnehmen mit den 59 Themen. Geiler Scheiß, damit ist die nächste Aufnahme in 2 Wochen ja gerettet. Nee, ich trage nur noch schnell die fünf Top-Dinge, die jetzt kommen, vor. Die absurden Seiten der Technologieabhängigkeit. Ach, na schau her. Also auf einmal ein ganz anderer Ton, den die Maschine da anschlägt. Die Schwierigkeiten, mit einer hyperaktiven Katze zu leben. Okay, das ist ein Podcast, den will ich mir anhören. Warum hat die Maschine irgendwie nachgedacht? Dann, warum wir alle vegan sein sollten, weil Pflanzen auch Gefühle haben? Ja, das ist... Kann es sein, dass die Maschine nochmal einen Second Thought hatte? Zweiter Atem. JetGPT, Second Thought. Ja. Dann, die unglaubliche Welt der Verschwörungstheorien, da ist sie nochmal gleich geblieben. Wie man ein erfolgreicher Social-Media-Influencer wird. Das haben wir versucht, das hat nicht funktioniert. Die seltsamen Auswirkungen der Mondlandung auf das menschliche Gehirn? Ja, das geht aber in die Verschwörungstheorie-Richtung. Dann, warum der Klimawandel eigentlich eine gute Sache ist. Es ist tatsächlich eine gute Satire. Ja. Wie man mit minimalen Anstrengungen ein Millionär wird? Ah, ja, das ist Satire. Das ist Satire pur. Das ist Satire Gold. Das trägt nur keine ganze Folge, die ganze Zeit über das Erben zu reden. Doch. Das funktioniert. Die schrecklichen Wahrheiten über die Fastfood-Industrie. Ja, er präzisiert seine Themen zumindest, ne? Warum wir alle endlich aufhören sollten, uns Gedanken über die Umwelt zu machen. Aha. Ja. Wie man mit einem einzigen Trick immer gut aussieht. Die würde ich mir echt anhören, Folge. Oh Gott, ja. Dann die absurde Welt des Dating, der Dating-Apps, also im Grunde das, was wir in Folge 390 fortfolgende machen werden, wahrscheinlich wieder. Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal wieder, ne? Ja. Dann der 13. Vorschlag, und ich trage deswegen 13 und 14 noch vor, weil bei 15 er wieder abgebrochen ist und wieder kollabiert ist. Okay. Warum Hunde tatsächlich viel schlauer als Katzen sind? Ja, das ist ein hervorragendes satirisches Thema, weil es vollkommen an der Realität vorbeigeht. Und die peinlichen Seiten der modernen Kunst. Und 15 hat er sich noch nicht mal mehr getraut hinzuschreiben. Er hat es nicht mal hingepackt. Er hat wieder einen Error. Also du merkst, wenn du JetGPT mit einer Folge mit Folgenthemen konfrontierst, sag ihm nicht 50, sag ihm 3, das schafft er gerade so. Oder 13, ja. Aber. Ich finde, man sollte die Maschine schon an ihre Grenzen bringen, weil wir haben ja jetzt offenbar 14 neue Podcast-Folgen. Genau. Weiß zwar nicht, wo wir eine hyperaktive Katze auf die Schnelle herbekommen, aber vielleicht kann deine tote Katze. Können wir da was machen? Ist das. Wir haben tatsächlich hier im Viertelchen, im Innenhof, haben wir mehrere Katzen, unter anderem Fridolin. Fridolin ist tatsächlich eine Katze, die sich direkt vor Wohnungstüren setzt in fremden Häusern und einen blöd anguckt, wenn man die Türe aufmacht. Und dann versucht reinzukommen, wobei sein eigentliches Interesse ist ja eigentlich, dass man ihn unten rauslässt, aber. Ja, Fridolin ist quasi Hausbesetzer. Fridolin sympathisch. Ja, also Fridolin ist durchaus die Terrorkatze hier im Viertel. Okay. Ja. Also er scheint wohl auch tatsächlich eine dieser Katzen zu sein, die deren Streichelfunktion so nach 5 Sekunden auch schon überreizt ist und dann wird er aggressiv. Ah, ich mag Fridolin. Ja, also das ist nicht so dieses, hey, kuschel mich irgendwie eine halbe Stunde und dann fresse ich dich, sondern 5 Sekunden, bats. Das ist schön. Ich mag Fridolin. Mit Fridolin kann man Revolution machen. Ja, ja genau. Ist kein Angler in diesem Sinne. Freunde der Sonne, das war's von uns für heute. Ja, die Maschine ist also immer noch dümmer als wir. Wir müssen also selbst unsere Themen schaffen und das tun wir, indem wir in Folge 351 fortfolgende über Todsünden sprechen und danach dann Bildungspodcast. Wup, wup, wup. Ja, mal gucken, wo es explorativ dann hingeht. In diesem Sinne, tschüss. So, falls ihr Gäste vorschlagen wollt, haut mal raus, ne? Wenn ihr euch selber als Gäste vorschlagen wollt, tut das auch. Genau. In diesem Sinne, tschüss. Ciao, ciao. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dieelite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com/dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter @dieelitepodcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an aushilfs-jedi oder zeilenende@dieelite.org. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.